Podshow is pleased to bring you the following killer content direct from the all-new feature-rich podshow.com. Get it. Play it. Dig it. Ho, ho, ho, ich bin der Weihnachtsmann. Und auch ich höre den blog.uber.de Podcast. Besonders jetzt, wo es draußen so kalt ist. Ho, ho, ho. Okay. Ist das Aufnahmerecht jetzt aus? Gut. Ihr zwei Typen schraubt mir ja die Räder an den Schlitten. Die Viecher brauchen auch nochmal Wasser. Und der andere Rümpel muss auch einen Ruf hier. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des blog.uber.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Ja. Zur 11. Ausgabe. Und die 11. Ausgabe am 3. Advent. Ja, ich hoffe, ihr habt euch vor euren Adventskranz gesetzt und die dritte Kerze angezündet heute. Und immer schön Auge aufs Feuer werfen, bis, ne? Ja, genau, das ist gefährlich. Und nur noch eine Woche bis Weihnachten. Und Geschenke sind hoffentlich auch alle Geschenke schon gekauft, ne? Also ich habe noch nicht alle, muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, das klappt nächste Woche. Ja, und damit wir so richtig in Weihnachtsstimmung kommen, würde ich sagen, spielen wir erstmal einen Song, und zwar Podsafe for Peace, If Every Day Were Christmas. First winter snow outside my window. Feels like that time again to me. A mistletoe, a Christmas show, and the lighting of that famous Christmas tree, yeah. People are shopping for their loved ones and making plans for a Christmas feast. Another So, wir sind jetzt in Weihnachtsstimmung und Stefan scheint ja schon sich für den Weihnachtsmann seit letzter Woche ins Zeug zu legen. Du machst der Julia Konkurrenz, erzähl mal. Ja, eben, also was Julia kann, ihr erinnert euch sicherlich, das kann ich schon lange. Und zwar habt ihr in Bericht 1011 sicherlich lesen können, dass ich mal wieder zur Packstation musste ein Paket abholen. Und da ist mir auf der Rückfahrt was Kurioses passiert. Und zwar stehe ich an der Ampel. Für alle, die sich hier auskennen in Berlin, das war die Köpenicker Straße vor der B1 an dieser Ampel. Stehe in der zweiten Spur, die Ampel zeigt rot. Und plötzlich geht das Warnblinklicht vor mir an. Und da dachte ich schon, ach du je, was passiert jetzt? Weil ich stand auch so dicht dran, dass ich gar nicht überholen konnte irgendwie. Und als grün wurde, die Ampel grün wurde, fuhr das Auto auch nicht los. Und dann stieg plötzlich eine ältere Dame aus und dann bin ich auch ausgestiegen. Ja, und da kannst du dir ja sicherlich vorstellen, René, was hinter mir passiert ist. Du hast die alte Dame zur Sau gemacht und die hinter dir haben gehupt. Ja, letzteres. Also ein Hubkonzert vom Feinsten begann dort. Und ja, die ältere Dame meinte, dass ihr Auto nicht mehr anspringt. Warte mal, Stefan, hättest du ein Mikro bei gehabt, hättest du gleich Klangkunst aufnehmen können. Ach ja, stimmt, das wär's gewesen. Ich dachte, du sagst jetzt, ich hätte die Mailbox anrufen. Oder so, ja, dann hätten wir's auch gehabt. Ja, gut, aber was sollte die ältere Dame dann nehmen? Ich bin ja kein rasender Reporter. Jedenfalls hat sie ziemliche Fragezeichen auf ihrer Stirn gehabt und dann haben wir uns entschieden, das Auto mal auf den Fußweg zu schieben, damit wieder Platz ist. Und das haben wir dann auch gemacht. Da hat ein netter LKW-Fahrer uns dann durchgelassen und ja, dann war die Sache recht schnell bereinigt. Aber im Nachhinein ist mir ja noch eingefallen, ich weiß gar nicht, ob sie ein Handy dabei hatte oder so, um Hilfe zu holen. Es war irgendwie so schnell ging das alles. In dem Moment hat man da gar nicht dran gedacht. Aber ich hoffe natürlich, dass sie dort wieder weggekommen ist. Na, sie hat sich dann noch bedankt und dann bin ich einfach weitergefahren. Schön. So war es. Hoffentlich hat es der Weihnachtsmann gesehen. Ja, mal gucken. Also die Route kriege ich auf keinen Fall. Nicht für die Nummer, nee. Nein, aber wie gesagt, man hilft ja gern und in dem Moment habe ich da auch nicht groß drüber nachgedacht. Und das Hubkonzert hinter mir war mir ehrlich gesagt völlig egal. Das war ein bisschen diskriminierend bestimmt, ne? Ja, weil man muss sich, oder ich stelle mir dann immer vor, ich hätte ja auch derjenige sein können, der da in diesem Auto sitzt. Schweißperlen auf der Stirn. Ja, und seit dem neuen Antidiskriminierungsgesetz darf ja jeder alles. Richtig. Weil richtig. Das Antidiskriminierungsgesetz, was zum 18. August 2006 beschlossen wurde, was... So lange schon? Ja, das kriegt man gar nicht mit, ne? Ach, das wurde da beschlossen oder wann tritt es in Kraft? Nee, Entschuldigung, ich glaube, es wurde am 14.8. beschlossen und es trat zum 18. August diesen Jahres in Kraft. Aber viele werden sicherlich über den Arbeitgeber mitbekommen, dass es dieses Gesetz gibt. Aber mal von vorne. Es ist, wie gesagt, ein Bundesgesetz und wird auch als allgemeines Gleichbehandlungsgesetz benannt und nennt sich AGG. Ja, wie der Name schon sagt, es geht um die Gleichbehandlung, egal welchen Geschlechts, welcher Rasse, welcher Herkunft, welcher Weltanschauung, welcher Behinderung, welcher sexuellen Identität. Also alle Menschen müssen gleich behandelt werden. Und das finde ich ja mal richtig klasse, dass es dafür jetzt ein Gesetz gibt. Ist es nicht schon immer so? Ist doch eigentlich selbstverständlich. Eigentlich schon. Jetzt wird man sich sicherlich sagen, hohoho, da hat die Bundesregierung sich ja mal richtig Gedanken gemacht. Aber es ist ja gar nicht wirklich auf dem Mist der Bundesregierung gewachsen, sondern dieses Gesetz dient der Umsetzung von 4 europäischen Richtlinien. Was das genau im Detail ist, möchten wir jetzt hier nicht breit treten, damit wir nicht zu politisch werden. Auf jeden Fall ist dieses Gesetz ja für den Arbeitgeber ein bisschen problematisch, denn eine Stellenausschreibung, in der steht, dass ein Lichtbild mitgeschickt werden soll oder dass nur Mitarbeiter zwischen einem bestimmten Alter gesucht werden, ist nicht mehr zulässig, weil diese Geschichten diskriminierend werden. Ja, dieses Gesetz soll eigentlich zur Folge haben, dass alle gleich behandelt werden, aber es führt auch dazu, dass im Moment auch solche Gruppen, die eben zu dieser Gleichbehandlung gehören sollen, ausgeschlossen werden, denn die können natürlich auch klagen und stellen somit auch ein Risiko für ein Unternehmen dar. Und deswegen verzichtet man lieber gleich ganz drauf. Also der Schuss ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Details zu diesem Gesetz findet man entweder zukünftig als Anhang an seinem Arbeitsvertrag. Kommt immer ein bisschen auf den Arbeitgeber an. Manche Arbeitgeber lassen sich nämlich die Gesetze quittieren, was auch immer das für einen Sinn haben soll. Und wenn nicht, guckt einfach mal bei Wikipedia vorbei. Da findet ihr die Pros und Kontras zu diesem Gleichbehandlungsgesetz oder auch AGG genannt. Ja. Gleichbehandlung. Stefan, erzähl du was, um deine gleiche Anteil an der Sendung zu kriegen. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Ja, wo ist eigentlich Julia heute? Julia? Wenn wir da schon bei sind. Antidiskriminierungsgesetz. Ach, stimmt, Julia hat gefragt, wann sie wieder ein Mikrofon bekommt. Jetzt müssen wir uns nur einen guten Grund einfallen lassen, der nicht diskriminierend wirkt. Warum wir sie im Moment ausschließen? Hat sie heute irgendwas gemacht? Ach, sie hat selber gerade einen guten Grund geliefert. Das Mikro ist kaputt. Weil? Ja, das andere Mikro ist kaputt, Julia. Tut mir leid. Ja. Hast du extra nochmal runtergeschmissen. Aber du kannst ja auf unsere Mailbox sprechen, wenn du an der Sendung teilhaben willst. Wo wir auch schon beim nächsten Thema wären. Feedback. Feedback, gab's denn was? Ja, richtig viel. Deswegen mal nur ein paar Auszüge. Wir haben zum Beispiel eine Mail von Vera bekommen. Das war eine Mail, ne? Ja. Ja, und das war zwar, eine Mail. Und sie hat auch kommentiert. Richtig, kommentiert hat sie auch. Sie hat sogar ein volles Programm gemacht. Ja, Vera schrieb, hey, ein geiler Blog, wobei nach 4 Glühwein am Nikolausabend vieles geil ist. Hab gerade einer Freundin ein Hotel auf Malle empfohlen und durch Zufall eure Seite gefunden. Nett, echt nett. Mal sehen, was ich die nächsten Wochen hier so erlebe. Gute Nacht, ihr lieben Nikoläuse. Ja, Vera, da hoffen wir, dass du heute zuhörst und eine Menge Spaß mit dem Blog hast und auch mit dem Podcast. Man kann ruhig einen Glühwein dabei trinken. Ja, man kann das auch nüchtern ertragen. Ja, das stimmt. Das muss man jetzt auch mal sagen. Unseren Blockcast kann man auch nüchtern ertragen. Ich trinke übrigens heute kein Malzbier, sondern der Weihnachtszeit entsprechend ein warmes Getränk. Was, ein Tee? Ein Glühwein. Ein warmes Bier. Nee, ein Cappuccino. Oh, das ist ja mal was ausgefallen. Ich wollte mal bei mir eine Sendung nüchtern erleben. Achso, ist doch mal ein ganz anderes Feeling, ne? Ja. Also ich probiere es heute mal mit Ananassaft. Mit Ananassaft. Ja. Gab es noch mehr Feedback? Ja, der Peter hat auch sein Feedback abgegeben zum letzten Blockcast, zum Jubiläums-Blockcast. Und zwar hat er uns eine Mail geschrieben, dass es wohl der beste Blockcast war, den wir je produziert haben. Das ist doch mal ein Kompliment und ja, Peter, nächstes Mal kannst du das natürlich auch als Kommentar hinterlegen, da würden wir uns freuen. Dann glauben es die Leute ja, Dirk auch. Und, genau, und Dirk und Peter haben den Blockcast diesmal gemeinsam gehört. Ja, oh. Und Peter will ja für das Produkt keine Werbung machen, deshalb sagen wir das jetzt auch nicht, auf was für einer Spielkonsole die denn gehört haben. Alles klar. Und ich habe auch noch ein Feedback bekommen. Ich muss jetzt gerade mal im Handy gucken. Ich habe es nämlich per SMS bekommen. Oh, wer hat denn da deine Handynummer? Tja. Und zwar, hier ist es. Und zwar schrieb Marco: Hör gerade euren Podcast in der Bahn. Ich glaube, Göberitz heißt Döberitz. Ich bin zwar nicht der Plenske-Kenner, aber so habe ich das immer verstanden. Gruß und meld mich. So, da muss man dazu sagen, das ging um den, um die Geschichte mit Lisa Plenske, wo wir erzählt haben, dass sie halt aus Göberitz kommt. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Also Marco, ist es wirklich so, sie kommt aus Göberitz und Göberitz ist auch nur ein fiktiver Ort. Deswegen konnte ich ihn damals nicht finden. Aber möglicherweise in Anlehnung an Döberitz. Möglicherweise, ich weiß jetzt auch nicht, wo Döberitz liegt. Was mir aber bei Marco gefällt, oder besser gesagt an seinem Feedback ist, dass er sofort, er hört unsere Sendung und er will einen Kommentar zu unserer Sendung abgeben und er macht das just in dem Moment, wo ihm dieser Kommentar einfällt. Das heißt, er zögert nicht lange, sondern greift sofort zum Handy. Ja. Und das könnt ihr im Prinzip auch machen, ne? Richtig. Und ein anderes Feedback haben wir auch noch. Maite hat auch was dazu gesagt zur letzten Folge. Da ging es ja unter anderem ums Dunkelrestaurant. Und es hat bei Maite einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie hat sie so schön geschrieben? Auf Arbeit haben die Kollegen gedacht, ihr macht Programmieren auf einmal ganz viel Spaß, weil sie hat den Blockcast auf Arbeit gehört und hat so gelacht, dass die Kollegen ganz schön dumm geguckt haben aus der Wäsche. Und ja, sie fand es sehr gut, wie wir über das Dunkelrestaurant berichtet haben. Ja, und sie hört dann dadurch, denke ich mal, den Blockcast sehr gerne. Und weiterhin. Auch Maite ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man den Podcast halt überall hören kann. Ne? Also Marco hört ihn in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit, Maite hört ihn direkt auf Arbeit, Axel, weiß ich, hört ihn zusammen mit seiner Freundin vor der Stereoanlage. Genau. Ne? Oder auch mit Bekannten hat er dann auch schon gehört. Ja, also das stelle ich mir lustig vor. Ja. Statt dir Abend, Blockcast Abend. Ja, ist doch mal was Nettes. Aber so muss es sein. Das finde ich gut. Ne? Und wenn auch ihr wollt, dass wir über euch hier berichten, dann hinterlasst einfach euren Kommentar. Schreibt eine E-Mail an blog@juba.de oder hinterlasst eine Nachricht im Kontaktformular beziehungsweise in den Kommentaren zu den jeweiligen Beiträgen oder ruft auf unserer Mailbox an unter Berlin 030 202 368 03. Und wie immer der Hinweis, zwischen 8 und 22 Uhr könnt ihr das auch kostenlos tun, indem ihr auf unser Kontaktformular klickt. Dort habt ihr die Möglichkeit, kostenlos unsere Mailbox anzurufen. Ja, und noch ein Hinweis in eigener Sache. Die zweite Staffel des verrückten Briefkastens ist seit dem 1. Dezember... Endlich! Ja. Endlich wieder da. Online, genau. Und sie wird noch bis Ende des Jahres gehen. Ja, und ihr werdet wie immer interessante und lustige Sachen lesen, denn ich lasse mich von der Wirtschaft nicht verarschen. Und wenn ich denke, dass ich verarscht werde, dann schreibe ich direkt an die Firma. Der aktuelle Fall ist, der jetzt gerade auch im Blog läuft, ist, ich habe bei Spätzlepfanne. Genau, bei Plus eine Spätzlepfanne gekauft. Oder besser gesagt, die hättest du aber auch bei Lidl, Aldi und sonst was kochen. Genau, solange wir von Plus nicht bezahlt werden, nennen wir auch immer noch die anderen. Also, wir haben, also ich habe eine Spätzlepfanne gekauft und die, also aus dem Gefrierkühlfach so eine Spätzlepfanne. Ja, und zu Hause habe ich die Pfanne, die Tüte aufgemacht und es war keine Pfanne drin. Und das lasse ich mir nicht gefallen und habe deswegen an die Firma geschrieben. Sie hat auch schon reagiert. Was bei rausgekommen ist, könnt ihr im Blog nachlesen. Ihr findet immer freitags den Brief, den ich an das Unternehmen schreibe. Und am Dienstag könnt ihr die Antwort lesen des Unternehmens, wenn es bis dahin geantwortet hat, unter blog.juba.de. Einfach mal reinschauen. Ja. Wie, und da war keine Pfanne drin? Es war, Stefan, du glaubst es nicht, es war wirklich keine Pfanne drin. Also geht es ja nur nicht. Die denken wohl, mit uns können sie es machen. Ja, aber eben nicht. Nicht mit dir. Nicht mit mir. René investigativ. Genau so ist es. René klärt auf. Ja, aber wir haben noch ein Comeback. Nicht nur der verrückte Briefkasten ist wieder da, sondern, oh Gott, jetzt, ich habe ehrlich gesagt vor der ganzen Sendung überlegt, wie spricht man nochmal ihren Namen aus? Deswegen habe ich dir ja auch diese Meldung gegeben. Das ist aber feige. Ich probiere es einfach, ich glaube, sie hieß, ich weiß es nicht, Patricia. Ja, genau, Pizzi. Patricia ist wieder da, genau. Und zwar hat sie den Beitrag 1003 geschrieben. Und nach langer Zeit hat sie sich wieder gemeldet und hat einen Beitrag unter der Überschrift "This is Schissel Manissel". Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Verfasst, ja, was auch immer das ist. In dem Beitrag geht es um Rapper und ja, sie erzählt halt, dass sie, während sie Nachhilfe in Englisch gegeben hat, ist sie so ins Gespräch gekommen und hat dann halt über dieses Gespräch berichtet. Dort ging es halt um Rapper, um die Musikbranche. Und ja, sie hat wie immer in ihrer amüsanten, lustigen Art und Weise zu schreiben berichtet, was so die aktuellen Rappergestalten in der Musikbranche ausmacht. Zum Beispiel geht es halt über Sido, Bushido und Snoop Dogg. Und ja, also letztendlich die Quintessenz daraus ist halt, dass jeder selbst entscheiden sollte, inwieweit diese Rapper ernst genommen werden sollten, könnten oder wie auch immer, weil ja, irgendwie verarschen die sich selber. So kommt es daraus, ne? Ja. Egal, ob in den Videos, es gibt auch Filme darüber, zum Beispiel, den habe ich auch gesehen, Malibu's Most Wanted. Ist er wirklich so gut, wie, ja, wie sie sagt? Naja, ist halt so ein typischer Rapperfilm, ja, wo halt die typischen Rapper-Vokabeln drin vorkommen. Ich kenne gar nicht. Nee. Solltest du mal gucken. Also, nee, aber also man kann sich den durchaus angucken. Er ist nicht so schlecht und naja, wenn man sein Gehirn dabei ausschaltet, dann ist er vielleicht erträglich. Also es ist kein anspruchsvoller Film. Ja, finde ich. Aber der Beitrag von Pizzi ist auf jeden Fall sehr lesenswert wieder. Also ihre gewohnt lockere Art und ja, und sie schüttelt das so aus dem Ärmel. Guckt euch einfach mal die alten Beiträge von ihr an. Ja. Genau, geht ins Archiv. Wie macht man das? Gib doch mal einen Tipp. Auf blog.juba.de gehen und dann einfach sucht mal nach Trulla und dann kommt garantiert ein Beitrag von Pizzi und dann klickt ihr ihren Namen an und schon habt ihr alle Beiträge von ihr. Ja, also ihre Art und Weise, wie sie schreibt, ist wirklich ja, sehr erfrischend. Sehr lustig und das ist, denke ich mal, ein Unikat. Also das ist einmalig. Okay. Jetzt lass uns aber mal den weihnachtlichen Gedanken nicht aus den Augen verlieren. Richtig, aber eins muss ich noch loswerden. Ich hoffe, dass es ihr wieder besser geht, denn sie war richtig krank. Und du hast ja Insider-Informationen. Naja, ich habe richtige Insider. Ich bin gut informiert, ne? Gute Besserung. Sie hat ordentlich flach gelegen und ich hoffe, dass es ihr wieder besser geht. Ja, und dass sie wieder fit ist, ne? Ach, siehst du, da fällt mir gerade ein, dann werde ich sie mal in Ruhe lassen. Denn sie hatte mich ja wegen dem Art Battle angesprochen. Da war ja noch was. Ja. Aber 2007 geht's los. Kranke Frauen schlägt man nicht. Deswegen verschieben wir den Art Battle erstmal noch ein wenig. Das ist aber nicht der wahre Grund. Wieso? Du hattest ja mal geschrieben, warum das ja, noch nicht so weit ist. Du kennst ja meinen Kalender. Ja, und ich bin froh, dass wir den Blockcast hier noch so zwischendurch... Ihr hört es jetzt zwar nicht, wir sind hier mitten im Berufsverkehr in der Bahn. Ja, genau. Weil René keine Zeit hat. Wir zeichnen den in der U-Bahn auf. Und Moment, warte mal, ich muss ja schon mal Fahrkarte rausholen. Sind wir schon da? Noch drei Stationen. Ja. Und, wie war das? Nur ein Anfang. Ja, genau. Ach, Mensch, seit 18.08.2006 dürfen wir so eine Witze nicht mehr reißen. Stimmt, da hast du dich jetzt ganz schön weit aus dem Fenster gelegt. Ja. Und ich erinnere nur ans dunkle Restaurant. Ja, das war, ja. Aber sag mal, kann das sein, dass jetzt alle Comedians arbeitslos werden? Wieso? Weil die keine Witze mehr erzählen? Ja. Ja, keine Ahnung. Oder haben die Berufsschutz oder sowas? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, egal. Komm, Weihnachten. Ich würde mal sagen, wir fügen mal oder ja, machen mal wieder ein bisschen Weihnachtsstimmung hier. Und genau, jetzt hol mal den Leo. Leo soll uns mal auf den richtigen Weg führen. Leo. Komm mal her, Leo, komm. Stell uns mal vor, erzähl uns mal, was Weihnachten ist. Hallo, liebe Leute, hier ist der Leo. Leo erklärt. Weihnachten. Ho, ho, ho, ich bin ein Weihnachtsmann. Weihnachten kommt der Weihnachtsmann. Der hat einen weiß-roten Rock an. Der Weihnachtsmann guckt ja jetzt immer an allen Häusern. Und die Weihnachtsengel gucken auch. Die Weihnachtsengel machen immer für liebe Kinder was rein. In die Kiste, wenn man lieb ist. Was man haben möchte, schreibt man dann auf den Wunschzettel. Ich habe noch keinen Wunschzettel. Ja, ich muss noch einen machen. Ich wünsche mir eine Pferdekutze. Na, die brauche ich doch zum Spielen. Ich habe doch noch keine Pferdekutze. Wenn man lieb ist, kriegt man Geschenke. Und wenn man böse ist, kriegt man keine Geschenke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Leo. Ich hoffe, dass für dich Weihnachten viele Geschenke kommen. Wir machen jetzt weiter mit den Geburtstagskindern. Happy! Happy birthday to you. Ja, ein vergangener Geburtstag ist der Freund von unserer lieben Arbeitskollegin Annika. Der Heiko hatte nämlich Geburtstag. Und herzlichen Glückwunsch nachträglich. Genau. Dann hat am 19. Dezember hat jemand ganz besonderes Geburtstag. René, kennst du diejenige? Ja, aber ein Mikrofon wird sie nicht bekommen. Gut. Wir sollen ja nicht vorher gratulieren, also falls heute schon der 19.12. ist oder später. Wir gratulieren in der nächsten Sendung. Am 17. Also Julia hat am 19. Dezember Geburtstag. Genau. Und ja, dann gratulieren wir natürlich noch allen weiteren Geburtstagskindern, die im Dezember oder im November möglicherweise auch Geburtstag hatten oder haben. Genau. Und jetzt ein Geschenk, jetzt nicht nur für Geburtstagskinder, sondern wen was legt geben, Zettel und Stift wen bereit. Was geben, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall, es ist ja bald Valentinstag und da haben wir ein passendes Geschenk und zwar Gutscheine für ein Frauengeschäft in Berlin, Hamburg bzw. Frankfurt. Julia ist gerade leider im Gespräch, sonst könnte ich sie mal fragen, wie viele Gutscheine und in welchem Wert. Und es gibt, wie versprochen, auch Kondome zu gewinnen. Ist ja für Valentinstag. Habe ich das gerade richtig gehört? Ja, na klar, Valentinstag steht vor der Tür. Steht da Blog.juba drauf? Nee, habe ich mit der Nadel reingestellt? Nein, um Gottes Willen, nee, da steht nichts drauf. Also ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt, aber ich kann das ja nachher mal machen. Ich gucke mir die nachher mal an und packe sie dann wieder ein. Und dann also nur vorneweg, wir übernehmen keine Alimentekosten oder wie es auch immer ist. Warte mal, ich glaube, Julia ist fertig mit Telefonieren. Julia, wie viele Gutscheine sind denn das, die du uns zum Verlosen zur Verfügung stellst? Prima, vorbei. Vorsichtig, Kabel nicht stolpern. So, sie kommt vorbei. Oh, Kondome ist eine ganze Menge. Das heißt, es wird ein schöner Valentinstag. Also, ist... Ja... Aber 1, mal ehrlich, 2, 3, René, es ist noch nicht 4, mal Weihnachten. 5, 6, 7, 8. Da kann man nie früh genug drauf vorbereitet sein. 10, 11, 12, 13. Es ist noch nicht mal Weihnachten, du fängst hier schon mit Valentinstag 17 an. 17 Kondome? Quatsch, 17 kann ja nicht sein. Ist die für einen allein, also dieses Paket? Ja, das müssen wir mal gucken. Und Gutscheine? Huiuiui. Natürlich. 32 Gutscheine a 6 Euro. Ach so. Na gut, okay. Also Valentinstag steht ja vor der Tür. Und wenn man da was kaufen will, ab 36 Euro. Das sagst du mir jetzt erst. Ja, ist okay. Ab einem Einkaufswert von 36 Euro kriegt man 6 Euro gutgeschrieben. Und hier stehen die ganzen Filialen drauf. Also Hamburg, Frankfurt, Berlin und nochmal Hamburg. Ja. Genau. Also, und wer kriegt die jetzt? Ja. Ja. Das liegt an euch. Lasst euch was einfallen und dann hauen wir die Dinger hier einfach raus. Richtig. Am einfachsten ist natürlich, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt. Stimmt's? Ja. Sowas in der Art. Und zwar könnt ihr das ganz einfach machen. Ihr schreibt zum Beispiel eine Mail an blog@juba.de. Ihr tragt euch in die Kommentare ein, in den Beiträgen, wenn, aber natürlich nur, wenn ihr zu dem Beitrag was zu sagen habt. Oder ihr nutzt das Kontaktformular am Blog. Idealerweise könnt ihr auch anrufen und dort euren Spruch hinterlassen. Zum Beispiel, was kann man da sagen, René? Stell dir vor, du würdest es jetzt haben und rufst dort jetzt an. Also zum Beispiel ein Gedicht aufsagen, weil ja Weihnachten vor der Tür steht. Ja. Ein möglichst. Wir können es ja mal. Ein Selbstgedicht. Wir können es ja mal üben. Ich bin jetzt praktisch die Mailbox und sage, hinterlasst jetzt eure Nachricht nach dem Signalton. Okay, soll ich mal testweise? Ja, hallo, hallo. Und zwar habe ich ein Gedicht von Jandl. Und viele, die mich kennen, kennen das Gedicht schon, aber ich sage es trotzdem nochmal auf. Pferd, hat 3 Beine, hat er keiner, Umfalt. So, und jetzt habe ich schon mal eine Packung Kondome gewonnen. Siehst du, so einfach ist es. Du bist jetzt im Lostopf. Ah ja. Also, ihr könnt das auch, kein Problem. Ruft an auf der Mailbox unter Berlin 030 202 368 03. Ja. Es lohnt sich. Und wir sind schon fast am Ende, aber eine wichtige Sache wollten wir ja noch erzählen. Stefan, wir haben es geschafft. Ich überlasse dir auch die freudige Botschaft. Ja, und zwar könnt ihr euch sicher erinnern, in der 9. Folge oder die 9. Folge haben wir ja ans Blockspiel gesendet und sind dort Zweiter geworden. Und die 10. Jubiläumsfolge, also die 10. Folge, haben wir wieder dort heimlich eingesandt, ohne dass wir jemandem Bescheid gesagt haben. Und dort sind wir leider nicht Sieger geworden, aber... Ich weiß gar nicht, ob wir Stimmen bekommen haben, ne? Ich denke schon, aber es war minimal, ne? Und wir wurden trotzdem im Deutschlandradio Kultur gespielt, im Blockspiel, am letzten Samstag. Das heißt, es war der, lass mich raten, der 8. Dezember müsste es gewesen sein. War der 9.? Der 9. Dezember war es. Und ja, dort haben sie nämlich unsere Erklärung, was ist ein Blog oder und was ist ein Podcast. Und haben sie gespielt. Und ein Audioblog und halt alle genau, diese also Erklärung. Im Prinzip unsere Erklärung dafür. Zu unserem Benjamin, ne? Ja, und richtig. Und ja, da können wir auch stolz drauf sein, oder? Wir haben es ins Radio geschafft. Und da können wir uns auch nochmal ganz toll beim Benjamin bedanken, denn sein Aufreger, er war ja quasi... War der Anlass. Genau, der Anlass für diesen Beitrag, ja. Und das Deutschlandradio hat es interessiert. Ja, da können wir uns jetzt mal auf die Schulter klopfen, oder? Genau, und deswegen ist diese Folge auch keine Deutschlandradio-Folge, sondern wirklich nur ganz genau. Exklusiv für euch, die ihr unter blog.juba.de diesen Podcast runtergeladen habt. So ist es. Dem ist noch nichts mehr hinzuzufügen. Ja, außer vielen, vielen Dank für den Download. Genau, für die vielen Downloads. Für die vielen Downloads, ja. Denn ihr seid jetzt schon zu 10. Wir begrüßen den 10. Hörer. Herzlich willkommen. Genau. Da müssen wir jetzt so eine Sirene und Luftballons und weißt du noch. Aber ich glaube, uns geht langsam der Stoff aus für diese Sendung. Jetzt besinnen wir uns auf die Weihnachtszeit. Der 3. Advent ist und nächste Woche ist Weihnachten, Heiligabend. Und wir hören uns in 2 Wochen am Silvestertag wieder. Vielleicht gibt es da die ein oder andere Überraschung. Ich würde mich freuen, wenn es Überraschungen also gibt. Unbedingt reinhören. Und ja, denkt ans Gewinnspiel. Einfach was auf die Mailbox sprechen. Und wir wünschen euch eine super Weihnachtszeit. Ja, feiert kräftig mit euren Familien und oder mit wem ihr auch immer Weihnachten verbringt. Ja, wenn nicht, erzählt uns auf der Mailbox, wie euer Weihnachtsfest war. Da habt ihr doch schon mal ein Thema. Ja, dann würde ich sagen, schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuhören wie immer und bis in 2 Wochen. Besserin. Tschüss. Obwohl. 5. Ist ja komisch, warte mal. Wann? Ach nee, das war die Mikrowelle. Eben hatte ich einen Rauschpegel bei mir drauf. Julia macht gerade Klangkunst. Klangkunst? Ja, ja. Im Moment macht sie gerade den Löffler. Wenn du ihn auslässt, dann stört er nicht, der Fernseher. Ach, das machen wir alles spontan. Das kriegen wir so hin, da brauchen wir nicht lange durchquatschen. Ich muss um 21.30 Uhr fertig sein, da kommt Stromberg. Julia hat gefragt, wann sie mal wieder ein Mikrofon kriegt. Ah, ja, sie kann mein altes Headset haben. Das Problem ist, aufgrund des Antidiskriminierungsgesetzes dürfen wir jetzt auch ja nicht sagen, Frauen dürfen nicht mitmachen. So, jetzt dudelt das Lied. Das war ja schon ein schönes Durcheinander. Ja. Jetzt dudelt das Lied. Ja. Und wir gehen rein mit Position Nummer 4. Übrigens, René, ja, ich rutsche jetzt mal in unserem Ablaufplan nochmal zurück, weil du hast mich einfach übersprungen. Achso, Entschuldigung. Denn... Es läuft. Hallo, hier ist wieder euer Leo. Da kommt der große Mann mit dem weißen Bart. Nee, diesmal musste ich beim Aufnehmen mal rausnehmen, weil er so... Der Weihnachtsmann, der guckt durch, ne? Der hat nämlich einen Schnupfen. Echt? Ja, ich hoffe, ich habe es gekriegt, ohne dass man sich bei ansteckt beim Zuhören. Der sagt zum Schluss, Mann, stell, du kannst Fragen stellen. Oder du machst danach irgendwie so einen Trenner rein. Braucht man nicht. Weil die Musik trennt doch, weißt du? Okay. Warte mal. Sehr gut. Mal, jetzt montiere ich mir mal hier. Blockspiel. Du hast dein Konzept im Kopf, wa? Ja, total. Ey, jetzt muss ich ja wegen dir eine Baustelle aufmachen in dem Sinne. Ja, aber außerdem habe ich kein Konzept, sondern ein Konzept bzw. Konzept hin. Machen wir weiter. Concentration bitte, ja? Nochmal abrutschen. Gut. Oh, das war ja mal eine Verabschiedung, die auf den Punkt genau getroffen hat. Wieso? Weil wir gleichzeitig... Ich habe mich immer ans Konzept gehalten. War in Ordnung. War sauber, super. Ja. Und ich krieg einen Kasten Bier von dir, weil du ein Thema von mir übersprungen Wieso? Hast. Wieso? Du hast einfach meintes Feedback Nein, du hättest doch einfach nicht anfühlen können. Hab ich ja, war okay. Und noch was. Ja. Beim Fernsehen lernt man nie einen Fehler erwähnen. Zugehen. Ja, aber wir sind ja nicht beim Fernsehen. Stimmt, wir sind beim Radio, aber ich glaube, da ist das nicht anders. Das stimmt. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja. Die sollen ruhig sehen, was du immer für einen Mist machst. Da sagt sie mir jetzt, dass die nur, dass man es für 36 Euro da einkaufen muss. Das war peinlich, ne? Also insgesamt gibt es da nur 30 Euro aus. Ja, aber da kriegst du schon locker eine Gummipuppe. Ja, dann würde ich sagen, stopp. Safe. Ah ne, du machst hier noch Rauschen weg und dann geht das Ding zur Post. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.